Wien 16, Weibrechtgasse 7. Die vier Schwestern meines Vaters lebten abwechselnd hier. Hilda Schwarzbart, geboren 22.03.1903, war Weißnäherin. Sie wurde am 1.6.1942 in Mali-Trostinetz, Minsk, ermordet. Dasselbe Schicksal erlitt ihre Schwester, ebenfalls Weißnäherin, Gisela Ella Schwarzbart, geboren am 15.04.1904, am 1.6.1942 in Mali-Trostinetz, Minsk, ermordet. Gerettet wurden Hertha Schwarzbart, geboren 3.11.1908. Sie emigrierte in die USA und hatte zwei Kinder. Johanna Hansi Gila Schwarzbart, geboren 22.01.1914. Sie heiratete, ging nach Palästina, wo sie am Aufbau als Pionierin arbeitete. Sie bekam zwei Kinder.